Erster 480 Jahre nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten begann Salomo im vierten Jahr seiner Herrschaft, im Monat Sie, dem zweiten Monat, mit dem Bau des Tempels. Zweiter der Tempel, den König Salomo für den Herrn baute, war etwa 30 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter hoch. Dritter vor dem Hauptraum des Tempels befand sich eine Vorhalle, die genauso breit wie das Gebäude selbst und etwa 5 Meter tief war. Vierter, er ließ für das Gebäude Fenster anfertigen, die feste Rahmen hatten und nach innen schmaler wurden. Fünfter, an den Außenwänden des Hauptraums und des hinteren Raums baute er einen Anbau mit mehreren Seitenzimmern. Sechster, dieser Anbau hatte drei Stockwerke, die nach oben hin immer breiter wurden, damit die Balken nicht direkt in die Tempelwand eingelassen werden mussten. Siebter, beim Bau wurden nur Steine verwendet, die bereits im Steinbruch fertig behauen worden waren, weshalb man auf der Baustelle keine Werkzeuge hörte. Achter, der Eingang zum untersten Stockwerk lag auf der Südseite und man gelangte über eine Wendeltreppe in die oberen Etagen. Neunter, nachdem Salomo das Gebäude fertiggestellt hatte, deckte er das Dach mit Balken und Brettern aus wertvollem Zedernholz. Zehnter, er errichtete den Anbau um das ganze Haus herum und verband die Stockwerke durch Balken aus Zeder mit dem Tempel. Elfter, während der Bauarbeiten sprach der Herr zu Salomo und gab ihm eine wichtige Zusage. Zwölfter, Gott sagte, ich sehe das Gebäude, das du baust. Wenn du nach meinen Gesetzen lebst und meine Gebote hältst, werde ich das Versprechen erfüllen, das ich deinem Vater David gegeben habe. 13. Ich werde mitten unter den Israeliten wohnen und mein Volk niemals verlassen, solange du mir treu bleibst. 14. Salomo baute den Tempel konsequent weiter, bis das gesamte Gebäude schließlich fertiggestellt war. 15. Er verkleidete die Innenwände mit Brettern aus Zedernholz und belegte den Fußboden mit Holz von Zypressen. 16. Er trennte den hinteren Teil des Hauses mit Brettern aus Zedernholz ab, um dort das Allerheiligste einzurichten. 17. Der Hauptraum, der vor diesem hinteren Raum lag, war etwa 20 Meter lang. 18. Das Innere war vollständig mit Zedernholz verkleidet und mit Schnitzereien verziert, so dass man die Steine der Wände nicht mehr sehen konnte. 19. Er bereitete im Inneren des Tempels einen besonderen Raum vor, damit dort die Bundeslade mit dem Gesetz Gottes stehen konnte. 20. Dieser quadratische Raum war etwa 10 Meter lang, breit und hoch und wurde vollständig mit reinem Gold überzogen. 21. Salomo ließ das gesamte Innere des Tempels vergolden und befestigte vor dem Eingang zum Allerheiligsten goldene Ketten. 22. Salomo überzog das gesamte Gebäude und auch den Altar im hinteren Raum vollständig mit reinem Gold. 23. Im Allerheiligsten ließ er zwei große Engelsfiguren aus Olivenholz anfertigen, die jeweils etwa 5 Meter hoch waren. 24. Die Flügel dieser Figuren waren sehr breit, so dass sie von einer Seite zur anderen etwa 5 Meter massen. 25. Die zweite Figur hatte genau dieselbe Größe und Form, damit beide Engel im Raum vollkommen gleich aussahen. 26. Beide Engelsfiguren waren exakt gleich hoch, da sie nach demselben Maß gefertigt wurden. 27. Er stellte die Figuren so auf, dass ihre Flügel die Wände berührten und sich in der Mitte des Raumes trafen. 28. Auch diese beiden großen Figuren wurden vollständig mit einer Schicht aus Gold überzogen. 29. An allen Wänden des Tempels ließ er Schnitzereien von Engeln, Palmen und Blumen anbringen, sowohl im Inneren als auch im äußeren Raum. 30. Sogar der Fußboden des gesamten Tempels wurde sowohl im Inneren als auch im äußeren Bereich mit Gold bedeckt. 31. Für den Eingang zum Allerheiligsten fertigte er Türen aus Olivenholz an, deren Rahmen eine besondere Form hatten. 32. Diese Türen verzierte er mit Schnitzereien von Engeln und Pflanzen, die er anschließend mit Gold überzog. 33. Auch für den Eingang zum großen Hauptraum ließ er Türpfosten aus Olivenholz anfertigen, die jedoch viereckig waren. 34. Die beiden Türen bestanden aus Zypressenholz und ließen sich durch ihre beweglichen Flügel leicht öffnen. 35. Er verzierte auch diese Türen mit Schnitzereien und überzog sie so mit Gold, dass die Muster deutlich erkennbar blieben. 36. Er baute eine Mauer um den inneren Vorhof, wobei er drei Lagen Steine und eine Lage Zedernholz verwendete. 37. Im vierten Jahr der Herrschaft Salomos wurde im Monat Sie das Fundament für den Tempel des Herrn gelegt. 38. Im elften Jahr, im Monat Bull, dem 8. Monat, war der Tempel schließlich in allen Einzelheiten fertiggestellt, nachdem Salomo insgesamt 7 Jahre daran gebaut hatte.